Live Party Service nonstop bis 6 Uhr morgens in den letzten anderthalb Stunden. Das grandiose DJ-Set von Mauro Picotto, das hat er gestern Abend live gespielt, natürlich beim 1Live Party Service Spezial in der Gruger Halle in Essen. Und das war es jetzt auch für mich. Mein Name ist Piet Lang. Wir hören uns natürlich wieder nächste Woche von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens. Und die nächsten 4 Stunden gehören jetzt Steffen Irlinger und Ingo Sänger im 1Live Party Service. Ich bin raus, bye bye, eine schöne Nacht, tschüss. We are the champions.